Du, Alex, solltest ja eigentlich, wolltest, warst erwartet hier in Hamburg. Die Vulkanwolke hat dich daran gehindert zu kommen, jedenfalls wurde das so gesagt. Und du hattest vor, hier einen Vortrag zu halten zum Thema von Hiroshima bis Nagorno-Karabach, eine musikalische Entdeckungsreise des Alexander Hacke durch den Berliner Untergrund. Und dann wäre so meine erste Frage, aber natürlich an euch beide gerichtet. Wo ist Hiroshima, wo ist Nagorno-Karabach in Berlin oder gibt's das dort überhaupt? Ja, also der Titel bezog sich eher auf meine persönliche Entstehungsgeschichte. Hiroshima war meine erste Single, die damals 1982 die Single of the Week im New Musical Express gemacht hat. Und Nagorno-Karabach ist ein Ort in Armenien, der als Titel für ein Neubautenstück der letzten Platte Alles wieder offen. Ja, was wir sehr lieben. Also, ne, also das war eben der Startpunkt und der Zielpunkte Anfang und Ende dieses Vortrags war das. Das hat jetzt so viel mit Berlin nicht zu tun. Im Untertitel heißt es Berliner Untergrund. Wir können aber die Frage auch ganz offen stellen, weil sie ja auch so gemeint ist. Wie sieht es in Berlin im Moment aus und wie würdet ihr, wenn ihr so von den 80er Jahren bis heute so einen Überblick versucht, wie empfindet ihr die Atmosphäre, jetzt hauptsächlich auf die Künstlerkreise und die Möglichkeit, dort Kunst zu machen, bezogen in Berlin im Moment? Das ist eine sehr schwere Frage. Ich weiß. Also sagen wir mal so, Danielle kann jetzt das nur so beschreiben, dass ich damals aus New York nach Berlin gezogen bin, 87, weil die unbegrenzten Möglichkeiten in Berlin mich so beeindruckt haben. Also man spricht davon ja eigentlich immer in Amerika, aber für mich war das Berlin, weil ich hier als Künstler komplett frei von irgendwelchen Schwierigkeiten mein Ding machen konnte. Das heißt, es gab keine Geldprobleme und es gab keine Competition, also wie heißt das Deutsch? Wettbewerb. Genau, kein Wettbewerb. Das heißt, dadurch, dass man irgendwie zusammen in dieser Insel war, als Künstler, saß man im gleichen Boot und es war eine unglaubliche Unterstützung gegenseitig vorhanden und kein Gelddruck. Das heißt, man konnte ein, zweimal die Woche im Café arbeiten und konnte sich dadurch finanzieren und konnte ansonsten die Rest der Zeit damit verbringen, Kunst zu machen. Und das war im Prinzip einfach ein Paradies. Ja. Das hat sich grundlegend verändert, dadurch, dass der Wettbewerb hier eingetreten ist. Jeder, so wie damals in New York auch, mit Ellbogen sich irgendwie nach irgendwelchen finanziellen Überlebensmöglichkeiten kämpfen muss, hat sich diese Situation, weshalb ich hier hingezogen bin, damals komplett verändert. Und es ist eigentlich nicht mehr vergleichbar. Also dieser ideelle Zustand ist meines Erachtens komplett verschwunden. Es ist wie eine andere Stadt. Und ich sehe wenig, was mit damals zu tun hat, hier heute. Also ich kann eigentlich nur sagen, was meine tatsächliche Situation ist. Ich muss, um überleben zu können, außerhalb von Berlin arbeiten. Ich lebe noch in Berlin, weil ich hier seit 20 Jahren lebe und weil ich hier irgendwie einen großen Kreis von Bekannten habe, die alle die gleichen Probleme haben wie ich. Und das Überleben ist extrem schwer. Also man wird immer gefragt, egal wo man hingeht, wie es denn sei, in Berlin zu leben, die Kreativhauptstadt der Welt momentan. Und ich muss sagen, dass ich als Künstler hier eigentlich so gut wie nur mitbekomme, dass alle Leute unglaublich kämpfen müssen, dass wir aber den Vorteil haben, dass es immer noch etwas billiger ist als in anderen Städten, andererseits aber es auch weniger Jobs gibt. Das heißt, es hilft einem nicht wirklich. Aber wenn man viele Jobs bekommt, dann kann man auch eine teurere Miete bezahlen. Ja. Das ist so der äußerliche, also das ist eine äußerliche Situation von mir. Innerlich ist es so, dass in Berlin gewesen zu sein die ganze Zeit im Prinzip wie ein Training war, daran zu glauben, dass die innere Integrität und irgendwie Kreativität das Wichtigste sind. Und daran glaube ich immer noch und versuche das eben inzwischen international zu machen, dass ich das, was früher Berlin bedeutet hat, international suche und mit solchen Leuten zusammenarbeite und versuche irgendwie Projekte auf die Beine zu stellen, die eben nicht kommerziell sind, die nicht irgendwie trendbezogen sind, sondern immer noch um die inneren Werte gehen, mit denen wir uns damals irgendwie einfacher beschäftigen konnten. Das ist so mein Tatsachenbericht. Ja, wie sieht es für dich aus, Alex? Ja, naja, also dieser Inselstatus, den West-Berlin hatte, also die Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin, war eine Insel. Diese Stadt gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt leben wir in einer Stadt, die die Hauptstadt von Gesamtdeutschland ist und eine Business-Metropole. Berlin-West hatte ja eben diesen besonderen Status und war für große so multinationale Kooperationen und so war West-Berlin komplett uninteressant. Oder es war aufgrund dieses alliierten Status auch unmöglich, hier Geschäfte zu machen. Das hat sich jetzt alles grundlegend geändert. Das heißt, es gelten andere Regeln hier als vorher. Also das macht es natürlich unheimlich schwer für den Untergrund zum Beispiel rein räumlich Orte zu finden, wenn man das versucht im Rahmen der Bannmeile, was so ein Raum ist, der sich um das Regierungsviertel spannt, in dem eben andere Gesetze gelten. Innerhalb der Bannmeile darf man sich nicht versammeln und innerhalb der Bannmeile kann man von der Straße weg verhaftet und festgehalten werden. Und solche Sachen gelten jetzt in der Stadt. Und außerdem ist es natürlich, sind es die großen Firmen, die hier versuchen, Gewinn zu machen und die sich Platz machen und die gnadenlos alles wegwalzen, was autonom und klein und fein, all diese kleinen, feinen Pflänzchen, die der Untergrund hier hervorgebracht hat, werden irgendwie von diesem, von der Geldmacherei eigentlich weggewalzt oder sind weggewalzt worden in der letzten Zeit. Also man braucht sich ja bloß diese Stadtteile angucken, wie sie sich im Laufe der letzten Jahre verändert haben. Ich meine, inzwischen gibt es einen McDonald's in Kreuzberg. Das hätte vor 20 Jahren, hätte das nicht funktioniert. Und Berlin-Mitte von dem wirklich runtergewirtschaftesten und am meisten Patina überzogenen Bezirk der Stadt, das ist inzwischen alles, da sind nur noch Designer-Sonnenbrillen und italienische Schuhgeschäfte. Und sowas wie das Haus Schwarzenberg in der Rosenthaler Straße ist wirklich also die letzte Enklave von so einer kreativen Gemeinschaft, die es überhaupt noch gibt. Ich meine, Tacheles, wir haben auch Schwierigkeiten, das Künstlerhaus Tacheles, irgendwie wird es demnächst auch nicht mehr geben. Also so die letzten. Ja, und das Haus Schwarzenberg, es wird jetzt auch schon wieder in Frage gestellt. Also die werden jetzt irgendwie einen Mietvertrag erneuern müssen. Und wenn das irgendwie so teuer gemacht wird wie alles andere, werden sie aufhören. Und dann ist im Prinzip tatsächlich der letzte Ort in Berlin-Mitte, der irgendwie noch alternativ war, weg. Genau. Also das letzte gutartige Geschwür am Hals dieses sonst toten Körpers irgendwie ist dann eben auch abgeschnitten worden. Und ja, also wir sind eigentlich irgendwie ziemlich gerade disillusioniert, also irgendwie so die gesamte Plattenfirma, die gesamte Musikindustrie, die gesamte Filmindustrie, die gesamte Kunstindustrie ist im Prinzip so zusammengebrochen, dass es so gut wie überhaupt keine Unterstützung gibt für Underground-Künstler, die nicht akademisch in irgendeiner Form ausgebildet sind, was vorher in Berlin, also vor Mauerfall, möglich war. Also vor Mauerfall war es egal, ob man Akademiker war irgendwie oder eine Ausbildung hatte oder nicht. Da war man irgendwie self-made und da war alles möglich. Heutzutage ist es so gut wie unmöglich, eine Galerie zu finden, wenn man nicht akademische Ausbildung hat, eine Plattenfirma zu bekommen, wenn man nicht kommerzielle Musik macht oder irgendwie einen Film loszuwerden, wenn man nicht einen kommerziellen Film macht. Also, ja, und um diese negative Tirade fortzusetzen, hat sich natürlich diese ganze Atmosphäre auch in jeden einzelnen der Kollegen sozusagen etabliert. Also es gibt, wie Daniel auch schon sagt, die Solidarität, die es im West-Berlin in den Künstlern untereinander gab, die gibt es nicht mehr. Es ist hier jetzt nur noch jeder gegen jeden und jeder für sich. Ja, was natürlich gefördert wird von dieser ganzen Kommerzialisierung, weil die Leute sind tatsächlich so, dass sie irgendwie Künstlern oder Musikern oder Filmkomponisten oder wem auch immer etwas anbieten, Job irgendwie für ein Drittel des Preises, was sie normalerweise irgendwo anders machen würden, und sagen, naja, wenn du es nicht machst, dann holen wir uns halt jemand anderem und schüren natürlich dadurch irgendwie so in einer Stadt, in der es sowieso kaum Jobs gibt, noch größere Konkurrenz. Also grundsätzlich ist unserer Meinung nach Berlin gerade wirklich extrem schwer. So, und jetzt? Das, was ihr so krass jetzt sagt, hört man selten so deutlich. Wir haben von vielen Künstlern natürlich oft auch aus dem Ausland, wo es noch schlimmer ist, zum Beispiel Paris, gehört, ach, in Berlin, da können wir noch was machen. Also denen würdet ihr abraten zu kommen. Naja, nee, also das Ding ist ja auch, es ist ja wahr, dass Berlin immer noch die zum Beispiel von den Mietpreisen billigste Hauptstadt Westeuropas ist. Ne? Und es ist ja so, dass man hier auch, wie heißt das, getting pretty good at barely getting by. Also man kommt ja hier auch immer noch so durch, was aber wiederum extremen Effekt auf die Arbeitsmoral der meisten Menschen hat. Also weil gleichzeitig zu dem Konkurrenzverhalten ist es ja auch noch so, dass trotzdem sowas wie so eine Gleichgültigkeit und so eine Faulheit auch in der Stadt herrscht. Also an so Plätzen wie New York zum Beispiel oder so, wo der Überlebensstruggle einfach noch härter ist, arbeiten die Leute auch wiederum härter. Aber das Ding ist tatsächlich, dass wenn man irgendwie so vom Ausland hier hinkommt, also das ist das, wofür Berlin wirklich gut ist. Wenn man an einem Projekt arbeitet, was unterstützt ist, also man kommt hier hin mit genug Geld, um ein paar Monate irgendwie hier zu leben und an irgendwas zu arbeiten, ist Berlin natürlich perfekt, weil es ist nicht teuer, man kann da so relativ einfach überleben und es gibt nach wie vor extrem viele kreative Leute hier, weil es eben bekannt ist als kreative Hauptstadt und es sind wahnsinnig viele Leute hier, die an solchen Projekten arbeiten. Also von daher ist es irgendwie schon ein toller Ort, um eine kurze Zeit oder eine Zeit, solange man irgendwie was bezahlt bekommt, zu arbeiten. Das ohne Zweifel. Aber tatsächlich die Leute, die hier hinziehen, weil sie denken, dass diese Ausnahmesituation die Realität ist, davon haben wir auch einige Leute kennengelernt, die dann komplett schockiert, spätestens meistens nach einem Jahr völlig pleite wieder zurückfahren, wohin sie waren, weil sie irgendwie nicht realisiert haben, dass, wenn man hier angewiesen ist, Geld zu bekommen, wenn man angewiesen ist, irgendwie Jobs zu bekommen und zu überleben, dass das eine ganz andere Geschichte ist. Also ich habe zum Beispiel eine Musikerin-Freundin aus New York, die ist hier hingezogen. Sie dachte irgendwie, war ein paar Mal hier, als sie Konzerte gemacht hat, das ist doch toll, irgendwie kreativ, billig, so weiter. Die war dann hier ein Jahr lang, die kann auch nebenbei irgendwie als Filmcutterin arbeiten. Die hat keinen einzigen Job bekommen, weder als Filmcutterin noch als Musikerin und musste zurück nach Berlin, nach New York gehen, nach New York wohlgemerkt, wo sie dann sofort irgendwie einen Job in beiden Bereichen bekommen hat, wo sie so viel Geld verdient hat, dass sie nicht nur ihre Mieten da bezahlen kann, sondern sich theoretisch auch leisten konnte, wieder hier hinzukommen mit den Leuten, die sie kennengelernt hat, eine Platte zu machen, zurückzufahren. Also irgendwie hier zu Besuch zu sein, Stipendium zu haben oder eine Residency, das ist ein ganz, ganz toller Zustand. Und ich glaube, daher kommt auch dieser Hype, weil dafür ist die Stadt perfekt. Aber tatsächlich hier zu leben und hier überzuleben, finanziell oder mit seiner Kunst, das ist eine ganz andere Geschichte. Was gibt es an Widerstand oder Widerstandsmöglichkeiten? Tja. Also hier in Hamburg gibt es ja im Moment viele Geschichten, die sich um Räume drehen, das Gängeviertel, dann Frappant, also Leute, die sich wehren, Künstler vor allem, die Räume besetzen bzw. nicht hergeben wollen und worum sich dann irgendwie ansatzweise zumindest neue Perspektiven entwickeln. Also ich will das jetzt überhaupt nicht beschönigen, aber es ist irgendwie was in Bewegung. Man hat das Gefühl, die Leute lassen sich das nicht mehr einfach nur so gefallen. Wie ist das in Berlin? Also wir haben irgendwie in Berlin, kennen wir keine solche Geschichten. Wir waren neulich in Hamburg und haben gehört, wie das in Hamburg irgendwie so einen Zusammenschluss gab, sich zu wehren gegen dieser IKEA-Sache und so. Und da haben wir irgendwie gesagt, boah, Wahnsinn, sowas gab es in Berlin schon irre lang nicht mehr. Also das letzte Mal, dass ich das persönlich gemacht habe, war irgendwie 98, wo ein Künstlerhaus zwar, also mit ungefähr 50 Ateliers irgendwie abgerissen werden sollte. Und da sind wir irgendwie zum Künstleramt Mitte gegangen und haben gesagt, wir sind alles Künstler, die seit 20 Jahren in Berlin arbeiten. Ihr kennt uns alle, wir werden vom Goethe-Institut für Partner Berlin irgendwie international rausgeschickt, um den Ruf von Berlin irgendwie zu vorzustellen. Wir finden, der Senat sollte auch was für uns in Gegenleistung dazu machen, uns irgendwie ein Gebäude besorgen, wo wir arbeiten können und weiter die Sachen machen können, wofür sich Berlin rühmt. Und die haben uns gesagt, wenn ihr alle jetzt sofort aufhören würdet zu arbeiten, könnten wir von eurem Ruf nach wie vor 10 Jahre lang leben. Und das ist genau das passiert. Wir haben keinen Raum bekommen. All diese Künstler, die damals schon 98, die eigentlich schon Anfang der 80er irgendwie arbeiten, haben heute größere Schwierigkeiten, als in den 80er Jahren irgendwie zu überleben. Und es ist vom Senat aus in keinerlei Hinsicht irgendwas gekommen, was uns unterstützt hat. Also von daher weiß ich nicht. Also ich kenne seit diesem Punkt kenne ich keine Geschichte von Leuten, die sich hier gewehrt haben, sondern einfach, dass jeder vor sich hin krepelt und versucht durchzukommen. Und wie wir irgendwie damit umgehen, ist, dass wir eben international so viel wie möglich auftreten und außerhalb von Berlin Geld verdienen. Sonst könnten wir gar nicht überleben. Mhm. Ja. Huf, kann ja. Ich nur sagen, das finde ich total spannend, das von euch so zu hören, weil das hört man so deutlich selten. Also, wie gesagt, das ist auch wirklich eine andere Situation, wenn man von außen hier hinzieht, eventuell irgendwie mit einem Job bei einer Firma oder irgendwie in irgendeiner Form schon von vornherein wissend, was man irgendwie für das Überleben, also einen Job hat oder so. Aber jetzt, wir sprechen jetzt ganz konkret eigentlich ausschließlich von den Künstlern, mit denen wir zu tun haben, die im Prinzip seit 20 Jahren in Berlin irgendwie diesen ganzen Berlin-Hype aufgebaut haben. Wie es jetzt irgendwie mit, was weiß ich, in ganz anderen Kreisen oder mit neu zugezogenen, da hören wir natürlich auch, dass die total begeistert sind und sagen, es ist hier billiger und es ist irgendwie einfacher und so. Das sind dann zum Beispiel junge Werbefirmen, die irgendwie Jobs mitgebracht haben und Partner außerhalb von Berlin und halt diese Situation nützen, dass es in Berlin billiger ist, aber wiederum auch mit Partnern außerhalb von Berlin arbeiten. Das ist eine ganz andere Situation als jetzt die von uns quasi. Ne? Also wir sind wirklich Leute, die in Berlin seit 20 Jahren arbeiten und ursprünglich schon hier auch irgendwie mit der Stadt selber überleben konnten. Ja. Naja, also es gibt eine andere Entwicklung zurzeit ist, also was in Mitte passiert, ist, dass an jeder Ecke ein Youth Hostel oder eben Hostels eröffnet werden, ne? Oder so billig Hotelketten. Weil generell das, glaube ich, so von der Stadt her auch gefördert wird. Berlin ist ja so dermaßen pleite, dass sie versuchen, über Tourismus und namentlich Billigtourismus Geld zu machen. Also das heißt, es gibt dann so auch so Flatrate-Sauf-Tourismus. Also wenn man durch Mitte läuft, dann gerade abends trifft man dann öfter so Gruppen von Iren, Italienern, Franzosen oder Belgiern oder was immer. Meistens so um die 12, 15 Leute, die alle ein Kennzeichen haben, was sie woran sie sich erkennen können. Also sie tragen dann dieselben T-Shirts oder so Hawaii-Blumenkettchen oder so. Und vorne läuft jemand weg und meistens tragen die alle ein Getränk, weil die haben dann so Pauschal-Deals, wo sie durch die Bars von Mitte ziehen und überall ein Getränk quasi im Preis inbegriffen zu sich nehmen können und die geben sich so die Kante. Und das ist das, was hauptsächlich das Stadtbild prägt, diese Form von Tourismus. Gut, dann wäre jetzt, also wenn man in dem Bereich irgendwie sich bewegen oder Geld machen möchte, dann würde ich vorschlagen, das wäre der Ort. Also man müsste dann am irgendwo auf dieser Route, wo diese Leute irgendwie sich bewegen und Geld ausgeben, müsste man dann ein Etablissement eröffnen, wo man diese Leute um ihr Geld erleichtern kann. Also das wäre eine Möglichkeit, um hier mit Hilfe der Stadt oder mit den vorgegebenen Möglichkeiten überleben zu können. Also das heißt, dass der Tourismus sich auch komplett verändert hat. Also wir haben das irgendwie letztes Jahr, als wir im Sommer zurückkamen von einer längeren Amerika-Tournee, waren irgendwie all unsere Leute, die irgendwie in Mitte ansässig sind, die da Läden haben oder irgendwelche Galerien oder irgendwelche kulturellen Sachen, waren komplett schockiert und meinten irgendwie, der Tourismus hätte sich von Kulturtourismus zu Billigtourismus verändert. Und diese Leute hätten nicht das geringste Interesse daran an Designermode, jetzt von Berlinern Designern oder irgendwie Galerien oder irgendwas. Die sind wirklich, also es ist wirklich an allen vier Ecken von Mitte so, dass diese Billighotels hochgerissen worden sind, Hostels, und dass diese Leute einfach nur Flatrate-mäßig trinken, Currywurst und Kebab essen wollen, total betrunken durch die Stadt irgendwie im Sommer torkeln und alles andere irgendwie komplett brach liegt. Also da ist nur unsere Hoffnung, dass sich dadurch das ganze Ding so verschlimmert, dass irgendwie alles wieder total billig wird und wir von vorne anfangen. Ja. Ja, und dann die Kultur neu aufbauen, ne? Sozusagen. Das ist dann. Also dass man dadurch irgendwie wieder subversiv werden kann, weil alles sowieso komplett irgendwie pleite geht, dass man dann wieder irgendwie ein Underground aufbauen kann. Also solche Utopien sind das Einzige, was uns jetzt gerade hier in der Stadt fällt. Weil das hat tatsächlich den Effekt, dass also ne, die Leute, die sich halt diese Filetstückchen Immobilien eben in Mitte irgendwie geschossen haben, ne, also dass deren Geldanlage sinkt natürlich stetig im Wert. Also durch eben diese, dass sich die Szene auf der Straße eben in Ballermann oder was weiß ich, Bourbon Street verwandelt hat, sinkt der Wert ihrer Immobilien und da besteht die Chance, dass diese Immobilien dann irgendwann zu einem besseren Preis wieder frei werden und von guten Leuten genutzt werden können. Ich meine, man kann, glaube ich, allgemein so und so im Moment nur hoffen, dass der Kapitalismus irgendwann mal komplett zusammenkracht, damit wirklich was Neues passieren kann. Also das ist unser Eindruck hier in Hamburg, trotz oder vielleicht gerade auch mit den Widerstandsbewegungen, die man so im Moment mit begleiten kann. Also ich meine, es ist auch irgendwie, ich weiß nicht, also man hat ja irgendwie das Gefühl, dass gerade sowieso alles immer schneller und irgendwie einfach, so wird alles zu viel. Also jetzt nicht nur in Berlin, irgendwie so diese Masse an irgendwie Tausenden von Künstlern und Tausenden von irgendwie Galerien und Tausenden von Internetportalen und 100 Millionen von Musikern und irgendwie, es ist alles irgendwie so wahnsinnig viel und zu viel geworden, dass man eh das Gefühl hat, es dreht sich immer schneller, bis irgendwie einfach dann irgendwie wieder von vorne anfangen muss. Also es ist irgendwie, wenn man in Berlin zum Beispiel, ja klar, es gibt hier irgendwie, ich weiß nicht wie viele Galerien mit, ich weiß nicht wie vielen Künstlern und wie viele Clubs, das ist so wahnsinnig viel. Klar, wenn man jetzt irgendwie zu Besuch kommt und sagt, ich möchte jetzt, oder wenn man ein paar Monate ist, dann nützt man das Ganze irgendwie aus und guckt und so. Wenn man da auf die Dauer hier ist, dann sagt man irgendwann mal, das ist mir einfach zu viel. Also irgendwie, bis dass ich hier irgendwie alles durchforste, um irgendwie vielleicht ein, zwei Sachen finde, die wirklich mal irgendwie was sind, was mich berührt, das bedeutet so viel Einsatz und so viel Zeit und so viel alles, dass man einfach komplett die Lust verliert, überhaupt was zu machen. Und deswegen irgendwie eigentlich nur das Bedürfnis hat, sich komplett zurückzuziehen und zu gucken, worum geht es denn eigentlich irgendwie in dieser riesigen Masse von, weiß ich nicht, Masse halt. Ja, so eine Ausverkaufssituation ja, irgendwie, ne? In jeglicher Hinsicht. Also jetzt nicht nur der Ballermann-Tourismus, sondern es ist dadurch, dass irgendwie so dieses Massenphänomen irgendwie, man kann überall hin, Internet reicht überall, das ist alles so dermaßen groß geworden, dass irgendwie dieses Individuelle, dieses Einzelne, dieses irgendwie, weiß ich nicht, das ist alles zum Massenphänomen geworden. Und ja, es hat unheimlich schwer, etwas zu finden, was irgendwie nachhaltig ist, beziehungsweise irgendwas zu finden, was eine gewisse Kontinuität hat. Also es geht ja eben darum, so viel, so schnell wie möglich umzusetzen. Und es gibt einfach auch keine Systeme mehr, die etwas schützen, was eine bestimmte Kontinuität bedarf. Also es fängt ja in der Musikindustrie an, wo halt auch keine Künstler mehr gefördert werden oder so, die halt über einen längeren Zeitraum gute Arbeit machen, sondern es geht darum, möglichst schnell, möglichst viel von einer Einheit irgendwie umzusetzen. Und was danach kommt, ist egal. Also insofern ist es eigentlich das Ziel, oder um mal vielleicht irgendwelche positiven Anregungen zu geben oder so, also das Ziel ist es eigentlich, so eine gewisse Durchhaltevermögen sich anzutrainieren und sich nicht irgendwie von diesen kommerziellen Wellen irgendwie hin und her schwappen zu lassen, sondern einfach standhaft auf seinem Ding zu bleiben und das irgendwie immer weiter durchzuziehen.